بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Beginnt im Namen Allahs, Allahs Segen und Heiligen Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute bei den Laya Azza wa Jal weiter mit dem 65. Unterpunkt und es geht immer noch um diejenigen Themen, aber es geht immer noch um das Kapitel, wovor man als Talib ilm auf der Hut sein muss. Und die 65. Überschrift beinhaltet eine weitere Warnung, nachdem wir uns zuletzt über das byzantinische Diskutieren unterhalten haben. Kein Konfessionalismus und keine Parteilichkeit, zu der man durch Loyalität und Lossagung verpflichtet ist. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, die Leute des Islams kennzeichnet nur der Islam und der Friede. Daher, o du Student, möge Allah dich durch dein Wissen segnen, strebe nach Wissen und nach Handeln und rufe zu Allah, dem Erhabenen, auf, dem Weg der Vorfahren folgend. Geh nicht bei verschiedenen Gruppen ein und aus, sodass du nicht von der Weite hin zu einem engen Rahmen gelangst. Denn der Islam als Ganzes ist dein Weg und deine Methode und die Gesamtheit der Muslime bildet die Gemeinschaft, Al-Jama'ah. Die Hand Allahs ist mit der Gemeinschaft. So gibt es keine Konfessionalität und keine Parteilichkeit im Islam. Ich nehme für dich Zuflucht bei Allah, dass du dich abspaltest und zur Beute der verschiedenen Gruppen, Sekten, falschen Rechtsschulen und aufbauschenden Parteien wirst, an die du dich Kraft, Loyalität und Lossagung bindest. So sei ein Wissenssuchender auf dem Weg, folge der Spur, gehe den Methoden nach, rufe mit Einblick zu Allah auf, indem du den Vorzug und den Rang der Leute des Vorzuges anerkennst. Die Parteilichkeit mit ihren erfundenen Richtungen und Formen, die die Vorfahren nicht kannten, ist das gewaltigste Hindernis beim Wissen und lässt von der Gemeinschaft abweichen. Wie sehr hat sie das Seil der islamischen Einheit geschwächt und wie sehr sind die Muslime dadurch überwältigt worden? So hüte dich, möge Allah sich deiner erbarmen vor Parteien und Gruppierungen, bei denen Brände entfacht sind und deren Schaden sich durch ihr Schlechtes gezeigt hat, denn sie sind nichts anderes als eine Regenrinne. Sie sammelt das schmutzige Wasser und verteilt es nutzlos. Ausgenommen davon ist nur der, dessen dein Herr sich erbarmt und der dem folgt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten, möge Allah wohlgefallen an ihnen haben, taten. Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, sagte über die Zeichen der Leute der Hingabe in seinem Werk Madarijus Salikin, das zweite Merkmal seiner Aussage, sie wurden keinem Namen einer Gruppe zugeschrieben. Noch einmal, die Leute der Hingabe, die Leute des Islam, sie wurden keinem Namen einer Gruppe zugeschrieben. Das heißt, sie sind unter den Leuten nicht durch einen jener Namen bekannt geworden, die zu einem Zeichen der Leute des Weges geworden sind. Ihr habt gesehen, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, die Begriffe Parteilichkeit verwirft und Konfessionalismus verwirft. Und solche Begriffe, solche Namenszugehörigkeiten führen letztendlich dazu, dass man sich einer bestimmten Gruppe unter den Menschen zugehörig fühlt und ihr Loyalität weist und sich von anderen lossagt. Und das ist besonders der Fall bei Sekten, denn er bezeichnet sich dann als Mensch nicht mehr als Muslim, sondern als Muslim von der Gruppe so und so. Und diese Zugehörigkeit, wenn sie nur eine namentliche Zugehörigkeit wäre, wäre es ja relativ unproblematisch. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Huwa sammakumul muslimina min qabl. Er hat euch schon zuvor als Muslime bezeichnet. Und insofern, solange man sich als Muslim bezeichnet, gehört man zu dieser großen Familie des Islam. Aber sobald du dir einen Namen gibst nach Islam, Muslim, der so und so Gemeinschaft zugehörig, schnallst du den Gürtel schon enger. Und wenn du dich dann auch noch in eine Sekte hinein begibst oder was auch immer, irgendeine Gruppe, durch der du oder der du Loyalität erweist und die von dir direkt oder indirekt verlangt, dich von anderen loszusagen. Und sie würden sich innerhalb dieser Gemeinschaft wundern darüber, dass du dich einer anderen Gemeinschaft zuschreibst. Und sie würden sie sagen, warum schreibst du dich der anderen Gemeinschaft zu und nicht uns zu? All diese Formen von Parteilichkeit, auch im politischen Sinne, weil dadurch natürlich auch es gibt sogenannte Zwänge, sogenannte, wie auch man das nennt, so Arten, dass man, wie Arten von Gruppenzwang, dass man sich praktisch einer bestimmten Meinung anschließt und wer nicht diese Meinung vertritt, der ist dann auch nicht einer von uns. Obwohl sich das alles innerhalb des Islams abspielt. Und hier sehen wir das Übel, das sich daraus ergibt, denn dadurch ergeben sich aus der Gemeinschaft der Muslime, Al-Jama'a, ergeben sich plötzlich viele verschiedene Untergruppen. Und das deutlichste Merkmal ist, dass sie einen anderen Namen bekommen haben als der Name der Muslime. Und das ist genau, was Ibn Qayyim rahimahullah auch hier gesagt hat. Sie wurden keinem Namen einer Gruppe zugeschrieben. Wer ist damit gemeint? Ja, die erfolgreichen Menschen. Wenn man sie unter was und woran sie bekannt, dass sie Muslime waren. Und nicht dadurch, dass sie einer bestimmten Gruppe innerhalb der Muslime zugeschrieben werden. Das heißt, rahimahullah ta'ala, sie sind unter den Leuten nicht durch einen jener Namen bekannt geworden, die zu einem Zeichen der Leute jenes Weges geworden sind. Der Begriff Konfessionalismus bezieht sich wohl eher auf verschiedene Aqida-Richtungen und der Begriff der Parteilichkeit eher vielleicht auch im politischen Sinne. Letztendlich geht es um die Angelegenheit der Loyalität und der Lossagung. Wenn solche Gruppen dazu führen, dann ist sicherlich eine verpönte und abzulehnende Angelegenheit. Auch haben sie sich nicht auf eine einzige Tat beschränkt, deren Name für sie zutrifft, sodass sie nur dadurch bekannt wurden, ohne eine andere Tat, denn dies ist ein Mangel in der Hingabe und es ist eine beschränkende Hingabe. Manche Gruppierungen oder Sekten erhalten einen Namen, weil sie vielleicht für eine bestimmte Tat bekannt geworden sind. Diese Tat mag Teil des Islam sein, davon gehen wir einfach jetzt mal aus, weil wenn nicht, ist es uninteressant. Aber trotzdem, der Islam besteht nicht nur aus dieser einen einzigen Tat. Also wenn wir zum Beispiel eine Gruppe von Muslimen hätten, die sich einen Namen gibt, zum Beispiel die Liebenden der Familie des Propheten, zum Beispiel, dann ist die Frage, wodurch gehört man zu dieser Gruppe und wodurch kann man sie wieder verlassen? Wenn es hier dieses Loyalität- und Lossagungsprinzip gilt, dann ist es problematisch. Und außerdem, und jetzt kommt noch hinzu, ist das nicht eine Eigenschaft von allen Muslimen, dass sie die Liebe zum Propheten und seiner Familie im Herzen haben? Und wenn jetzt manche Menschen sich nur durch diese eine Tat von anderen absondern, dann warum haben sie dann kann man praktisch sagen, sie haben nur diesen einen Teil des Islam verwirklicht oder sind dafür bekannt geworden. Und der Islam besteht nicht nur aus einer einzigen Tat, sondern aus vielen zahlreichen Taten. Und der Erfolgreiche erfüllt eben alle Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat und versucht natürlich mehr als dies durch Freiwilliges zu tun. Aber er klammert sich nicht an einer einzigen Tat fest, wie zum Beispiel diese, die erwähnte, oder irgendeine andere auch und sagt, das ist es und dadurch möchte ich erfolgreich sein und dadurch erkläre ich oder dadurch bildet sich die Gemeinschaft, der ich mich zugehörig fühle. Die einzige Gemeinschaft, der sich ein Muslim zugehörig fühlen darf, ist eben die Gemeinschaft der Ahlus Sunnah al-Jama'a. Und Das kann auch ausarten, wenn wir das in der Praxis sehen, kann auch ausarten, dass jemand zum Beispiel also weil er redet hier von Parteilichkeit, das ist im großen Sinne, aber auch im kleineren Sinne, jemand zum Beispiel gründet irgendeine eine Gemeinschaft oder gründet einen Verein oder gründet irgendeine Gruppe, und diejenigen Leute, die sich ihm anschließen, denen gewährt er und zeigt er die islamische Liebe, also die Liebe im islamischen Sinne. Und wer nicht zu ihm gehört und wer sich ihm nicht anschließt, den schließt er quasi aus seiner Gemeinschaft aus. Und er hat praktisch hier die Basis von Lieben und Verabscheuen nicht aufgebaut auf den Koran der Sunna, sondern auf der Tatsache, ob er zu seiner Gruppe gehört oder nicht zu seiner Gruppe gehört. Und all das ist natürlich eine verwerfliche Angelegenheit, weil dadurch spalten sich die Gläubigen in Untergruppen. Der Autor sagt, was die absolute Hingabe betrifft, so ist derjenige, der sie besitzt, nicht durch einen bestimmten Namen von den Bedeutungen ihrer Namen zu erkennen. Ja, also auch wenn wir mal zum Beispiel einen Schritt auch weitergehen, auch innerhalb der sunnitischen Gemeinschaft gibt es auch die sogenannten Madahib, die sogenannten islamischen Rechtsschulen, Fiqh-Schulen. Und wenn wir schauen, diese Begrifflichkeit, diese Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rechtsschule ist ja auch bei manchen Leuten schon so ausgeartet, dass sie sich praktisch dadurch Gruppen gebildet haben, in der Geschichte wirklich und vielleicht in der heutigen Zeit immer noch, mit Sicherheit, hier und da. Aber in der Geschichte ist es teilweise so ausgeartet, dass der eine wirklich gesagt hat, wer nicht zu meiner Rechtsschule gehört, den darf man auch da nicht heiraten. Man darf nur noch heiraten innerhalb der gleichen Rechtsschule, wie als wären das Muslime und die anderen wären das keine Muslime. All dies aufgrund dieser Begrifflichkeit, die sich irgendwann mal zu einer Parteilichkeit zu entwickelt hat. Zeigt Loyalität denjenigen gegenüber, der sich der gleichen Gruppe angeschlossen hat, sagt sich los von den Leuten, die sich der Eigengruppe nicht angeschlossen haben. Und so, das entwickelt sich und artet dann irgendwann mal aus. Und deswegen sollte man solche Begrifflichkeiten möglichst unterlassen und einfach zurückgehen. Also gerade in Bezug auf, wenn wir uns die Sachen mit dem Madhahib anschauen, so fragen wir uns, was war denn vor dem Madhahib? Was war denn vor der erste von ihnen, Abu Hanifa, rahimahullah, was war denn vor ihm? Vor ihm gab es diese Zugehörigkeit auch nicht. Also dann, warum soll es sie danach geben? Warum ist sie dann so interessant, wenn sie plötzlich danach entsteht? Das hat nichts zu tun damit, dass wenn man lernt, wie man lernt. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber die Frage ist, muss ich mich als Muslim bezeichnen und sagen, ich bin Muslim und dann auch noch die Rechtsschule dazu angeben? Was für einen Sinn hat das? Was für einen Sinn hat das? Und wenn es dann auch mit der Realität nicht übereinstimmt, natürlich umso schlimmer. Was die absolute Hingabe betrifft, so ist derjenige, der sie besitzt, nicht durch einen bestimmten Namen von den Bedeutungen ihrer Namen zu erkennen. So erwidert er ihren Ruf auf verschiedene Arten, denn er hat bei allen Leuten der Hingabe einen Anteil. Er leistet mit ihnen einen Beitrag und er ist weder gebunden an ein Bild, noch an ein Zeichen, weder an einen Namen, noch an eine Uniform. Also es gibt es auch in bestimmten Gruppen, dass sie sich äußerlich zeigen durch eine bestimmte Form der Kleidung oder bestimmte Form der bestimmte Riten oder bestimmte Frisuren oder bestimmte was auch immer. Auch bei Frauen bestimmte Art von Kleidern, woran man diese Gruppe praktisch dann erkennt. Noch an einer bestimmten Uniform, noch an einem menschlichen konventionellen Weg. Wenn er jedoch nach seinem Scheich gefragt wird, sagt er, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist fundamental wichtig. Das bedeutet nicht, dass wir sozusagen jeder direkt, wie manche Unwissende verstehen, dass wir direkt sozusagen uns in erster Linie die originalen Quellen aus Koran und Sunna anschauen und die Erläuterung der Gelehrten missachten. Das ist überhaupt gar nicht gemeint. Sondern gemeint ist, dass die Gelehrten Mittel zum Zweck sind und nicht Zweck an sich. Deswegen, ich kann nicht gegenüber anderen Gelehrten argumentieren, dass der Gelehrte so und so gesagt hat, sondern ich argumentiere gegenüber Gelehrten mit, der Gesandte Allahs hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam. Ansonsten gegenüber anderen einfachen Muslimen, also wenn ich und du dem gleichen Imam der Moschee folgen im Gebet, dann natürlich kann ich sagen, der Imam hat das und das gesagt. Aber wenn jemand die Aussage des Imams verwirft, ist es nicht so, wie wenn er die Aussage des Gesandten verwirft, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das ist damit gemeint, wenn er jedoch nach seinem Sheikh gefragt wird, sagt er der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam. Weil das ist letztendlich die Quelle, aus der er sein Wissen schöpft. Wenn auch, wenn er gelehrt ist, dann direkt. Und wenn er nicht gelehrt ist, dann über Umwege. Aber letztendlich geht jeder über Umwege, denn keiner ist unvernünftig und übersieht und übergeht die Leistungen der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Imame und Gelehrte der Religion. Also was heißt das praktisch gesehen? Praktisch gesehen, wenn ich einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verstehen möchte, dann wäre ich ja unvernünftig, wenn ich Sahih al-Bukhari aufschlage und in den Hadith zu verstehen, ohne Erläuterungen dazu zur Hilfe zu nehmen. Zu Sahih al-Bukhari gibt es viele Erläuterungen. Und derselbe Hadith, der von verschiedenen Gelehrten gelesen worden ist und erläutert worden ist und auch ganz wichtig in Relation gesetzt worden ist mit anderen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer das nicht macht, der ist ja unvernünftig, weil er profitiert nicht von den weisen Gelehrten, die ihm bereits schon vorausgegangen sind. Deswegen, zum Beispiel könnte sein, dass jemand den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufschlägt in Sahih al-Bukhari, wo es heißt, mir ist auch angeordnet worden, die Menschen zu bekämpfen. Umirtu an uqatil an-nas, zum Beispiel. Und dann er weiß ja gar nicht, was der Prophet alaihi sallam, weil er selbst vielleicht nicht gelehrt ist und selbst nicht andere Hadithe kennt, er weiß nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat und auch nicht, in welcher Relation dieser Hadith zu den anderen Hadithen steht. Und er kennt auch nicht die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die diesen Hadith relativiert. Und deswegen in der Praxis gesehen, wenn jemand einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam liest, möchte er natürlich wissen, was hat der Prophet alaihi wasallam anderes noch gesagt zu dem gleichen Thema, das ich gerade untersuche. Dann ordnet man das und dann schaut man auch noch nach, was die Gelehrten darunter verstanden haben. Und dann am Ende kommt man vielleicht zu einem eigenen Urteil, wenn man selbst Gelehrter ist, oder man sucht sich nichts anderes aus als eine der Ansichten, die es sowieso schon gibt, und das ist natürlich auch meistens der Fall. Denn meistens untersuchst du ja nichts, etwas, was nicht schon vor dir jemand untersucht hat. Wie gesagt, das ist damit gemeint, als der Autor sagte, wenn er nach seinem Weg gefragt wird, wenn er nach seinem Sheikh gefragt wird, dann sagt er, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und er ist eben nicht der Überzeugung, dass sein Gelehrter, sein Sheikh, sein Imam unfehlbar ist und was er sagt, muss richtig sein. Und selbst wenn er etwas Abwegiges sagt, sagt er auch nicht, es wird bestimmt irgendeinen Beweis geben für das, was er sagt und so weiter. Er übertreibt nicht, sondern er sieht eben als einen Menschen an, der viel mehr weiß, aber es gibt eben viele Menschen, die viel mehr wissen als er. Und wenn er, das heißt dieser vorbildhafte Gelehrte oder Talib al-Ilm, wenn er nach seinem Weg gefragt wird, dann sagt er das Befolgen, al-Ittiba'. Und die Ittiba', al-Ittiba', das Befolgen, ist ein fundamentaler Baustein unserer Religion. Wer das nicht verstanden hat, wird vieles in der islamischen Religion nicht verstehen. Also du musst verstehen, dass der gesamte Islam aufgebaut ist auf Qala Allah und Qala Rasulullah. Das heißt, Allah hat gesagt und der Gesandte hat gesagt. Letztendlich interessiert uns, was will Allah Azza wa Jal von uns, beziehungsweise was möchte er von uns nicht. Und dann, wie sollen wir das umsetzen, und dafür haben wir eben den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Das ist die Art und Weise, das ist, worauf der Islam aufgebaut ist. Und hiernach sollten wir manches der Religion Allahs, und wir, das ist auch eine wichtige Sache in unserer Religion, wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim ist, der Weise ist. Und insofern gibt es keine Anordnung Allahs, die keine Weisheit beinhaltet. Also alle Anordnungen sind weise. Nur für uns, um die Anordnungen Allahs, seine Gebote und seine Verbote zu verstehen, bedarf oder sie um sie umzusetzen, bedarf es nicht eines gründlichen Verständnisses dieser Gebote und Verbote. Ich kann auch Allahs Gebote und Verbote beachten und beziehungsweise seine Verbote aus dem Weg gehen, auch wenn ich nicht verstanden habe, warum. Das geht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir verboten hat, eine Freundin zu nehmen oder verboten hat, Zinsen zu nehmen oder verboten hat, Musik zu hören oder verboten hat oder angeordnet hat, das Gebet zu verrichten oder angeordnet hat, die Zakat zu entrichten oder angeordnet hat, im Ramadan zu fasten, dann ist das eine Sache, die verstehe ich, dass ich das machen soll. Warum ich das machen soll, beziehungsweise welchen Nutzen ich davon habe, das ist eine andere Angelegenheit. Davon hängt aber nicht ab, dass ich das umsetze, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt hat. Und insofern, deswegen ist die Angelegenheit des Ittiba', des Befolgens, wichtiger als des Verstehens. Wichtiger als des Verstehens. Es kann sein, dass du eine Sache in der Religion besser verstehst, aber du setzt sie nicht um. Und eine andere Person hat die Sache in der Religion nicht verstanden, weil er kein Talib ilm ist und nicht gelehrt ist, aber er setzt sie um. Dann ist er besser als du. Weil letztendlich geht es um die Umsetzung. Und wenn man beides miteinander vereint, sowohl die Umsetzung mit dem, zusammen mit dem, als auch das Verstehen, dann ist es umso besser. Und umso so mehr genießt man seine Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich natürlich Allah anbete, mit Einblick anbete, mit Verständnis und weiß, warum ich das und jenes mache. Aber letztendlich wirst du nicht jedes einzelne Gebot und nicht jedes einzelne Verbot bis ins kleinste Detail verstehen können. Wirst du nicht verstehen können, ist auch gar nicht von dir verlangt worden, sondern verlangt von dir ist die Umsetzung davon. Deswegen, wenn der Talib Ilm nach seinem Weg gefragt wird, dann sagt er, mein Weg ist das Befolgen. Er sagt also nicht, mein Weg ist der Weg vom Sheikh so und so. Mein Weg ist der Weg des Madhab so und so. Mein Weg ist der Weg von so. Das mag praktisch so sein, dass er einen bestimmten Imam hat, den er fragt, dass er eine bestimmte Rechtsschule hat, die er befolgt, aber das ist nicht das, woran man ihn erkennt, sondern man erkennt ihn daran, dass er das Sunna befolgt. Nach seinem Verständnis, nach dem Verständnis seines Imams, spielt keine Rolle, aber man erkennt ihn daran, dass er die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Und wenn er nach seiner Kleidung gefragt wird, dann sagt er die Kleidung der Gottesfurcht, Libas al-Taqwa. Libas al-Taqwa ist natürlich ein Ausdruck, der im Koran al-Karim vorkommt und ist wie eine Metapher. Letztendlich die al-Taqwa, die wir öfter gesagt haben, was mit Gottesfurcht yani nicht so ganz korrekt übersetzt ist, weil die al-Taqwa kommt ja vom arabischen Wort Wiqaya und Wiqaya heißt Vorsichtsmaßnahme und gemeint ist, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala in Acht nimmt. Und diese Art in Achtnahme vor Allah Azza wa Jal, das sollte einen Muslim bekleiden von Kopf bis Fuß, sodass er mit seinen Augen nur anschaut, was Allah Azza wa Jal erlaubt hat und mit seinen Händen nur nach dem greift, was Allah erlaubt hat und mit seinen Füßen nur dorthin läuft, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch sehen möchte. Und wenn er nach seiner Rechtsschule gefragt wird, dann sagt er, der Schiedsspruch der Sunnah. Der Schiedsspruch der Sunna. Also auch hier ist, wie gesagt, es ist nicht das Problem, dass man seine Religion über eine Rechtsschule lernt, aber darf es so weit kommen, dass die Muslime sich innerhalb, in vier verschiedene Gruppen spalten und sich daran erkennen und messen, welcher Rechtsschule sie angehören, das ist zweifellos ein Vergehen, sodass es sogar in manchen islamischen Regionen in einer bestimmten Zeit dazu gekommen ist, dass man, wenn ein Muslim eine Frage hatte in der Religion, ihm erst praktisch gefragt hat, welcher Rechtsschule gehörst du an? Denn er sagte zum Beispiel der schafi'itischen Rechtsschule, dann hat man ihm gesagt, okay, dann musst du zu dem Imam so und so gehen und ihn fragen. Und wenn er sagt, nein, ich gehöre der malikitischen Rechtsschule, dann sagt man, okay, dann musst du zu der anderen Ecke gehen, wo der malikitische Imam ist. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, als wären das vier verschiedene Religionen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und schützen. Und in der Praxis gesehen, fragt der Muslim denjenigen Menschen in seiner Umgebung, für den er für den Wissensreichsten in der Angelegenheit hält, für die, nach der er fragt, und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala am meisten fürchtet in dieser Angelegenheit. Weil du möchtest ja, dass er weiß, was richtig ist, und du möchtest auch, dass er dir auch die Wahrheit sagt. Und deswegen, diese beiden Elemente sind die wichtigsten. Er hat Wissen, bevorzugt das meiste Wissen in dem Thema, nach dem du ihn fragst. Und zweitens, du kannst davon ausgehen, dass er so viel Taqwa hat, dass er dir auch die Wahrheit sagen wird und sich nicht schämt davor, die Wahrheit zu sagen, und nicht andere Menschen fürchtet. Deswegen kann es sein, dass dass du einen bestimmten Imam fragst in Bezug auf dein Gebet. Aber den gleichen Imam fragst du nicht in Bezug auf politische Aspekte des Islam, weil er vielleicht sich in diesen Themen nicht äußern kann oder nicht äußern darf oder was auch immer. Insofern kann es sein, dass du in verschiedenen Themen verschiedene Leute deines Vertrauens ansprichst. Der Talib Ilm, wenn er gefragt wird nach seinem Ziel und nach seinem Trachten, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen, dann sagt er, im Begehren nach seinem Angesicht. Das heißt also, das ist eine aus dem Koran Karim zitiert, Surah 18, Surah Al-Kahf, Vers 28. Der Talib Ilm, er sucht die Zufriedenheit keines anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er nach seinem Ribat und Khanka gefragt wird, ja, was ist das denn? Also unter Ribat versteht man normalerweise, Al-Murabit sind die Grenzwächter. Die Grenzwächter in einem islamischen Land, das sind diejenigen, die die Grenzen bewachen und dort Wache halten. Allah subhanahu wa ta'ala, das Gesandte, hat für sie große Belohnung ausgesprochen und gesagt, dass sie zu den Menschen gehören, die, wenn sie sterben, ihre Belohnung weiterläuft. Und Khanka, damit meint man, bei manchen Sufisten, die Versammlungsorte, in denen sie sich aufhalten. Und der Talib Ilm, wenn er gefragt wird, ja, was ist denn dein Ribat, dein Ort des Ribat, und was ist dein Ort des Gedenkens und des Versammelns, dann sagt er die Ayah aus Allah, im Koran Karim, in dem Allah sagte, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh. Das heißt, in Häusern, also wo hält er sich auf? In Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. Ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe, der Zakat. Insofern ist der Talib Ilm sein Aufenthaltsort und der Ort, mit dem sein Herz verbunden ist, wie der Prophet auch sagt in einem Hadith, sind die Moscheen Allahs subhanahu wa ta'ala, und er findet keinen Ort, an dem er sich wohler fühlt und an dem er sich zufriedener und erleichterter fühlt, als in der Moschee Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn er gefragt wird nach seiner Abstammung, was sollte er nicht sagen, bevor wir das sagen, was der Autor sagt, rahimahullah, nach seiner Abstammung, dann sollte er nicht als erstes sagen, meine Abstammung, ich komme aus dem Land so und so und aus dem Stamm so und so und aus dem Unterstamm so und so und aus dem Zweig davon so und so, und mein Vater, meine Mutter kommt daher, und wir sind und wir haben in unseren frühen Vorfahren den Menschen so und so gehabt. Das heißt, er rühmt sich nicht in erster Linie mit seinem Nasab, mit seiner Verwandtschaft, von der er abstammt, sondern er sagt, mein Vater ist der Islam. Ich habe keinen anderen Vater als ihn, während sie sich der Abstammung von Qais und Tamim rühmen. Das ist wohl so wie aus einem Gedicht oder einer Aussage. Das heißt also, die einen rühmen sich von bestimmten Stämmen, wie diese genannten, abzustammen. Aber er als erstes fühlt sich wohl oder ist stolz darauf, zur Gemeinschaft des Islam zu gehören. Und das ist eine leicht gesagte Sache, aber der Nationalismus oder auch die in arabischen Ländern die Stammeszugehörigkeit, die ist gewaltig. Also die spielt noch eine große Rolle sehr oft leider eine größere Rolle als die islamische Zugehörigkeit. Und das gilt es als Muslim zu überwinden, denn es kann sein, er wurde von klein auf erzogen, dass er zur Gruppe so und so gehört, zur ethnischen Gruppe so und so, dass seine Kultur die so und so Kultur ist und dass bei ihnen solche Riten, so und so Riten praktiziert werden und bei uns macht man dies und bei uns gilt das und bei uns macht man so etwas nicht und so. Und das alles ist ja schön und gut, aber es darf eben nicht die Riten der Muslime übertönen und übertrumpfen. Beispiel, wenn zum Beispiel, es heißt in unserem Kulturkreis, da isst man zum Beispiel mit der linken Hand, ja, dann musst du eben sagen, aber im muslimischen Kulturkreis macht man es eben mit der rechten Hand und das stellst du halt über das, was du gewohnt bist und wozu man dich erzogen hat. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen Beispielen. Da geht es auch so weit teilweise bei solchen Nationalismus, sogar bis zum Rechtsspruch, ja, bis zum Rechtsspruch, dass sie sich, dass sie eigene Arten von Rechtssprüche haben, eigene Arten von Gesetze haben, die sie untereinander anwenden und eben nicht den Rechtsspruch in ihrer Religion ersuchen. Und wenn er gefragt wird nach seinem Essen und seinem Trinken, dann, jetzt müssen wir erst das verstehen, erstmal lesen wir, dann verstehen wir es nochmal. Wenn er gefragt wird nach seinem Essen, nach seinem Trinken, dann sagt er, was hast du mit ihr? Was hast du mit ihr? Sie hat ihre Schuhe und ihre Bewässerung bei sich. Sie begibt sich zur Wasserquelle und isst von den Bäumen, bis sie ihren Herrn antrifft. Taban, der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, setzt voraus, dass wir natürlich vieles kennen von dem, was er hier anschneidet. Deswegen gibt es auch ganze Erläuterungen zu dem Buch hier. Und zwar setzt er voraus, dass wir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen. Der ist auch sehr berühmt, der ist nicht unbekannt. Bei dem geht es allgemein um Fundsachen. Und Fundsachen können hin und wieder auch mal ganze Tiere sein. Das heißt also, stell dir mal vor, du bist unterwegs auf einer Reise und dann findest du, gerade damals, sage ich mal, zu der damaligen Zeit, du findest unterwegs, also heutzutage wird es vielleicht eher selten passieren, aber kann theoretisch passieren, dass du irgendwo verreist und dann findest du ein Auto, das stehen geblieben ist. Und der Schlüssel ist drin und die Tür ist offen und du könntest theoretisch einsteigen, losfahren, das Auto mitnehmen. Und das ist wie eine Fundsache. Nur die Frage ist, bei dieser Art von Fundsache, ist es dann einem Menschen, ich sage nicht mal einem Muslim, nur ist es einem Menschen erlaubt, einfach zu sagen, oh, ich habe das Auto gefunden, ich dachte, das ist einfach jetzt mitnehmen. Das ist ein Aspekt. Wie sieht es aus mit einem Kugelschreiber? Du fährst auf der Autobahn, bist auf der Raststätte und dann siehst du bei einem Parkplatz, wo weit und breit keine Autos mehr sind, weil es mittlerweile 3 Uhr nachts ist, findest du einen Kugelschreiber auf dem Boden. Dieser Kugelschreiber ist sicherlich nicht zu vergleichen mit dem Auto, was du vorhin gefunden hast. Insofern sind die Fundsachen unterschiedlichen Wertes, sehr unterschiedlichen Wertes. Und oder zum Beispiel ein Geldbeutel, den du vorfindest, bei dem die, wo auch Indizien, wo du Indizien findest, wem dieser Geldbeutel gehört und das Geld, was drin ist, gehört und so weiter. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Fundsachen. Und der Prophet a.s.w. hat dann sinngemäß gesagt, dass wenn man unterwegs in der Wüste ist und ein Schaf vorfindet, ein Schaf alleine vorfindet und es ist weit und breit, gibt es keinen Hirten und niemanden. Was soll man mit diesem Tier machen? Wenn du dieses Tier lässt, dann kommt der nächste Wolf und frisst es. Oder es verhungert und verdurstet. Und die andere Möglichkeit ist, du nimmst es und profitierst selbst davon. Und du schlachtest es und isst es. Und deswegen gibt es also Arten von Fundsachen, die, wenn man nicht davon jetzt sofort profitiert, dann hat keiner was davon. Und als der Prophet, nachdem er über solche Arten von Tieren gesprochen hat, wurde er gefragt über Kamele. Und dann fragte man ihn, ja, was meinst du mit einer Stute? Eine Stute ist ein weibliches Kamel. Ja? Dann sagte er, was hast du mit ihr? Also was willst du von dieser Kamelstute? Sie hat ihre Schuhe, eine Kamelstute hat ihre eigenen, wie Hufen beim Pferd. Ja? Sie hat ihre Schuhe und sie hat ihre Bewässerung bei sich. Ein Kamel hält es tagelang aus zu trinken und es weiß, wo die Wasserquellen sind und findet zurück zu ihrem Hirten. Sie begibt sich zur Wasserquelle und isst von den Bäumen, bis sie ihren Herrn trifft. Das heißt, bis sie ihren Besitzer antrifft, wird sie selbst überleben können. Es gibt keine Notwendigkeit. So, jetzt kommen wir zurück zu der Frage, die der Autor dem Talib Ilm stellt. Wenn er gefragt wird nach seinem Essen und seinem Trinken, dann sagt er als Antwort, yani, was hast du mit ihr? Das heißt, warum sollte ich mich um mein Essen und mein Trinken kümmern und mich darüber Sorgen machen? Warum Sorgen machen? Sie hat ihre Schuhe und ihre Bewässerung bei sich. Sie gibt sich zur Wasserquelle und isst von den Bäumen, bis sie ihren Herrn antrifft. Und auch er sieht sich so. Er sieht sich, dass die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und dass er sich keine Sorgen machen braucht über sein Essen und sein Trinken und schon gar nicht, wenn er sich dem Talabul Ilm, dem Streben nach islamischem Wissen, widmet. Er macht sich darüber keine Sorgen. Er weiß, dass die Versorgung zu ihm kommen wird. Ob er viel Versorgung bekommt, wenig Versorgung bekommt, damit gibt er sich auch zufrieden, denn er hat den Weg des Wissens eingeschlagen und deswegen verzichtet er auf vieles von dem, was andere in diesem Leben vielleicht bekommen. Und das ist eine Art Verzichtserklärung oder eine Art Askese, denn es ist klar, dass wenn du ein Talib Ilm sein wirst, dann wirst du nicht ein Haus nach dem anderen bauen und du wirst auch nicht das neueste Auto fahren und du wirst auch nicht die Markenklamotten und Markenschuhe tragen, sondern du wirst eben das Geld, was du hast, lieber investieren in dein nächstes Buch oder in deine nächste Reise zu einem Gelehrten oder in deine nächste Investition wird sein für irgendetwas, wodurch du dich Allah subhanahu wa ta'ala nährst. Und das muss man wissen. Man kann nicht beides miteinander vereinbaren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Denn je mehr Geld man hat, desto mehr muss man es verwalten und darauf achten, dass es auch so viel bleibt oder damit es auch mehr wird und so weiter und so fort. Denn Geld beschäftigt den Menschen, zweifellos. Denn er möchte ja dann immer, du kannst ja nicht genug Geld haben, du kannst immer mehr machen und mit dem Geld immer mehr anstellen. Aber der Talib Ilm sagt, bis dahin ist meine Grenze. Es gibt auch einen sehr schönen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er, dem es sinngemäß heißt, dass er immer 100 Schafe hatte. Und sobald das 101. Schaf geboren ist, hat er ein Schaf genommen und es geschlachtet und davon gegessen und anderen Leuten zu essen gegeben. Weil das war dann so wie quasi die Grenze, die er haben wollte. Mehr wollte er nicht haben. Weil du kannst immer mehr haben, wie wir gesagt haben, und du wirst niemals satt werden, du wirst niemals genug haben vom Reichtum, aber du solltest auch nicht auf Null leben, sondern du brauchst auch etwas, um dich zu versorgen und deine Familie zu versorgen. O wehe, das Leben ist vorüber und verflossen sind seine Stunden zwischen unterdrückender Machtlosigkeit und Faulheit. Während die Leute bereits den Weg der Erlösung eingeschlagen haben und gemächlich zum höchsten Wunsch gingen. Dann sagte Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala über die Aussage, jene sind die Schätze Allahs, wo auch immer sie sind. Jene sind die Schätze Allahs, wo auch immer sie sind. Wer sind die Schätze Allahs? Richtig, die Tullab al-Ilm. Die Schätze des Königs sind das, was er bei sich versteckt, für seine wichtigen Angelegenheiten aufspart und nicht für jeden ausgibt. Genauso ist es mit dem Schatz eines Mannes, was er für seine Bedürfnisse und Pflichten aufspart. Und jene, da sie sich mit eigenen Mitteln vor anderen verbergen, ohne dass auf sie gezeigt wird, ohne dass sie durch ein Logo von den anderen gekennzeichnet werden, ohne sich dem Namen eines Weges, einer Rechtsschule, eines Scheichs oder einer äußeren Aufmachung zuzuschreiben, haben den Wert verborgener Schätze. Jene sind unter den Geschöpfen diejenigen, die am weitesten vom Tadelswerten entfernt sind. Denn alles Tadelnswerte ist dem Formalen, der Bindung daran und der Einheit und der Einhaltung von konventionellen Methoden und von aktuellen gängigen Regeln untergeordnet. Also Tadelnswerte beinhaltet auch nicht nur das Verbotene, al-Makruh, sondern auch Dinge, die sich einfach nicht ziemen. Es gibt Dinge, denen sich der Talib Ilm entziehen sollte, denn es passt einfach nicht zu ihm. Und wenn man manchmal wissen möchte, ist das eine Sache, die man tun sollte oder nicht tun sollte. Da kann man sich fragen, stell dir mal vor, der bekannte Gelehrte und Scheich so und so, du würdest ihn so vorfinden oder am Ort so und so sehen oder er würde dies und dies Wort sprechen. Fändet ihr das angemessen? Und dann wird man sagen, nee, das fände ich passt überhaupt nicht. Dann weißt du, okay, das ist auch nicht der Weg, den du gehen sollst. Dies ist es, was die meisten Geschöpfe von Allah abschneidet, ohne dass sie es merken. Es ist verwunderlich, dass dessen Leute, das heißt die Leute des Formalen, die für Suche, Willen und Streben nach Allah bekannt sind, bis auf Einzelne, diejenigen sind, die von Allah durch dieses Formale und durch die Bindung daran abgeschnitten sind. Ein Imam wurde nach der Sunna gefragt. Er sagte, sie hat keine andere Bezeichnung als Sunna. Das heißt, dass die Leute der Sunna keine anderen Namen haben, dem sie zugeschrieben werden, außer diesem. Unter den Menschen gibt es solche, die sich nur an einen Kleidungsstil halten oder sich auf das Sitzen an einem Ort beschränken, ohne an einem anderen Ort zu sitzen, auf eine Gangart, ohne auf eine andere zu gehen, auf eine äußere Aufmachung oder Erscheinung, ohne sie zu ändern, oder auf eine bestimmte gottesdienstliche Handlung, ohne Allah durch eine andere Anbetung zu verehren, auch wenn sie höher als jene ist, oder auf einen bestimmten Scheich, ohne auf andere zu hören, selbst wenn sie Allah und seinem Gesandten näher stehen als dieser Scheich. Was das Kleidungsstil angeht, ist natürlich auch ein Beispiel. Die Gelehrte hat hier verschiedene Beispiele genannt. Nehmen wir mal das Beispiel des Kleidungsstils, dass man praktisch, dass eine Gruppe von Muslimen sich dadurch heraussondert, von anderen Muslimen absondert, indem sie immer bestimmte Kleider tragen. So wie gesagt, sowohl für den Mann als auch für die Frau, indem sie zum Beispiel als Mann auffallend alle von dieser Gruppe meinetwegen bestimmte Farbe tragen. Oder wenn sie einen Turban tragen, ihn alle auf eine bestimmte Art wickeln, wodurch es, wie gesagt, auffällt, dass sie zu dieser Gruppe gehören. Und diese Zugehörigkeit, wie gesagt, entsteht durch die Kleidung oder eben durch irgendwelche andere Arten. Auch durch bestimmte Formen der Ibadah, wie der Autor gesagt hat, durch bestimmte Formen des Anbetens, wofür eben verschiedene Gruppen, verschiedene Sekten bekannt geworden sind. Und ich halte das öfter, also gerne allgemein, weil diese Sachen, die erneuern sich. Also es kommt immer was Neues dazu und damit auch keine Gruppe sich angesprochen fühlt und denkt, alle anderen sind damit nicht gemeint. Und es gibt viele Gruppen und letztendlich, je mehr man sich mit seiner Religion beschäftigt, desto besser erkennt man natürlich, welche Form der Ibadah Teil des Islam ist und welche Form der Ibadah findet man nur in dieser einen bestimmten Richtung oder Sekte innerhalb des Islam. Und dann weiß man, da ist irgendetwas faul. All jenen bleibt das Erlangen des höchsten Zieles vorenthalten, Gott bewahre. Sie wurden davon ausgeschlossen. Sitten, Formales, Regeln und Konventionen halten sie davon ab, frei den Weg einzuschlagen. So wurden sie davon isoliert und ihre Stellung dazu ist am weitesten. Vielleicht gibt es bestimmte Formalitäten, bestimmte Regeln, bestimmte Konventionen, wodurch jemandem gesagt wird, du musst erst einmal die Stufe so und so erreichen und erst wenn du die Stufe so und so erreicht hast, dann kannst du zur nächsten Stufe gelangen und wenn du diese Stufe erreicht hast, dann kannst du zu der nächsten Stufe erlangen. Und wo kann man das? Natürlich nur bei dem Scheich so und so. All das hält ihn praktisch ab von allen anderen Gelehrten auf der Welt. All dies hält ihn davon ab, in anderen Büchern zu lesen. All dies hält ihn davon ab, in andere Moscheen zu gehen. All dies hält ihn davon ab, das Wissen anderweitig zu ersuchen, weil man ihn praktisch eingeschränkt hat auf eine bestimmte Richtung. Und nur auf dieser Richtung wirst du deine Glückseligkeit finden, deine vermeintliche Glückseligkeit finden. Du siehst manche von ihnen, die anbeten, indem sie Sport treiben, sich zurückziehen, das Herz entleeren und das Wissen gilt für einen von ihnen als Abschneiden vom Weg. Also soweit kommt das sogar teilweise. Dass sie dass sie diejenigen Tullab Ilm angreifen, die sich mit dem Wissen beschäftigen. Ja, als würden sie sagen, wofür machst du das? Wir haben doch schon Leute, die dieses Wissen sich eingeeignet haben und du musst jetzt nur noch das machen, was sie dir sagen. Und dadurch verfällt man natürlich sehr schnell in solchen Sekten. Wenn jemandem gegenüber der Freundschaft und der Feindschaft um Allahs Willen und das Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten erwähnt werden, erachtet er dies als eine Tat der Neugier und des Übels. Also Al-Amr bil-Ma'ruf und Nahi an al-Munkar, das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten, ist bei manchen von ihnen quasi wie eine Bid'a. Und natürlich, weil wenn es Teil ihrer Religion wäre, und Teil ihres Weges wäre, den sie eingeschlagen haben, dann müssten sie ja das als erstes auf sich selbst anwenden. Und deswegen, manche von ihnen verbannen dieses Prinzip ganz aus ihrer Richtung. Und wenn sie unter sich jemanden sehen, der sich dafür einsetzt, vertreiben sie ihn aus ihren Reihen. Klar, weil der wird ihre Sachen kaputt machen. Und erachten ihn als nicht zu ihnen gehörig. Ja, warum? Weil sie haben sich bestimmte Prinzipien aus der Religion rausgenommen. Die sind alle vielleicht islamische Prinzipien. Aber sie haben gesagt, wir nehmen uns nur diese Prinzipien, meinetwegen das Gebet, Al-Dhikr, das Fasten, das Lesen vom Koran, das Lesen des Buches so und so. Und das packen sie zusammen und sagen, wir konzentrieren uns darauf. Und das macht uns aus. Und wer diesen Prinzipien folgt, der ist einer von uns. Und wer anderes macht, gehört nicht mehr zu uns. Wie zum Beispiel hier das Gebieten des Guten und des Verbieten des Schlechten. Jene sind die, die am weitesten von Allah entfernt sind und selbst wenn sie die bekanntesten sind und Allah weiß es am besten. Also, das ist eine Sache, von der Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala gesprochen hat vor mehreren hunderten von Jahren, allerdings sich immer wieder erneuert. Und deswegen macht es auch jetzt keinen Sinn, bestimmte Sekten zu nennen, weil heute gibt es die eine, morgen gibt es die nächste. Und die Neuerungen kennzeichnen sich ja gerade dadurch, dass sie etwas Neues sind, was es vorher also so gar nicht gegeben hat. Deswegen sollte man als Muslim das Prinzip verstehen. Und wenn man verstanden hat, dass Ibadat grundsätzlich auf einem Beweis beruhen müssen und ansonsten sind sie nicht gesetzlich, dann hat man sich viel Ärger schon erspart. Das heißt also, wenn jemand eine Ibada macht für Allah subhanahu wa ta'ala, muss er dafür den Beweis erbringen, dass diese Form der Ibada überhaupt gesetzlich ist. Und nicht umgekehrt. Ich muss nicht beweisen, dass deine Bid'a haram ist. Dass deine Bid'a ungesetzlich ist. Brauche ich nicht beweisen. Sondern du musst beweisen, mit einem gültigen Beweis, der auf deine Situation auch wirklich zutrifft, dass deine Ibada eine gesetzliche Form der Annäherung ist an Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nicht jeder Mensch, der einen Beweis hat, hat auch Recht. Denn der Beweis kann auch sehr allgemein gefasst sein. Der Beweis kann so allgemein sein, dass er sagt zum Beispiel, Allah hat doch zum Beten aufgefordert und ich bete. Ja, aber die Art und Weise, wie du betest, ist nicht so, wie die Art, die der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Insofern sind diese beiden wichtig. Erstens, der Beweis muss stimmen und zweitens muss der Beweis auch zutreffen auf das Thema, über das wir uns unterhalten. Muss genau sein in Bezug auf das Thema, über das wir uns unterhalten. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, Beten ist gesetzlich, weil Allah gesagt hat, gedenkt Allahs vieles, udhkurullaha kathira, dann ist das nicht ausreichend. Dann ist es nicht ausreichend. Man braucht einen deutlicheren Beweis. Man muss sagen, Beten ist gesetzlich, weil Allah uns zum Beten aufgefordert hat und gesagt hat, wa aqimis salah, und verrichte das Gebet. Dann ist das ein Beweis für dieses Thema an sich. Dann kommen wir zum 66. und letzten Punkt, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, was gegen dieses Benehmen verstößt. Was gegen dieses Benehmen verstößt, das Benehmen eines Talib al-Ilm, das er an den Tag legen sollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu diesen Menschen machen. O mein Bruder, möge Allah euch und uns vor Fehltritten bewahren. Wenn du einige Teile von das Benehmen eines Schülers und das gute Verhalten dabei gelesen und einiges darüber erfahren hast, was dagegen verstößt, so wisse, das zu den gewaltigsten Vergehen, die die Benimmregeln verletzen, gehört. Erstens, jetzt hat er 10 verschiedene Sachen auserwählt, die ganz wichtig sind für einen Talib Ilm, dass er besonders darauf achtet. Erstens, das Verbreiten von Geheimnissen. Wenn jemand zu dir kommt und dir etwas anvertraut, das kann er entweder sagen, indem er sagt, sag das bitte niemandem weiter, oder er möchte mit dir unter 4 Augen sprechen. Ja, dann gehört es einfach nicht zur Amana und nicht zum Iman, dass man dieses, was man gehört hat, weitererzählt. Das gehört nicht zu den Eigenschaften der gläubigen Muslime und deswegen achtet man sehr darauf, weil es ein Manko im Iman, wenn man so etwas nicht für sich selbst behält. Das Verbreiten von Geheimnissen. Nummer 2, Gerede von einem zum anderen weiterleiten. Das ist ähnlich wie das von Geheimnissen, aber hier geht es mehr darum, dass man dadurch Unruhe stiftet zwischen verschiedenen Menschen, wodurch es, Gott bewahre, zu Streit kommt. Und wer das macht, begeht eine der großen Sünden, wie der Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma in einem Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, als er an 2 Gräbern vorbeikam. Da sagte der Prophet a.s.w., sie beide werden gerade bestraft, aber wofür sie bestraft werden, war eigentlich nichts, was man nicht hätte vermeiden können. Und dann sagte er, was den einen angeht, so hat er sich nicht von seinem Urin gereinigt, und das heißt, wenn er sein Geschäft verrichtet hat, und was den anderen angeht, so hat er Namima betrieben. Und Namima heißt eben Zwietracht stiften zwischen verschiedenen Menschen. Drittens, Prahlerei und Disputation. Prahlerei ist klar, Disputation ist eben dieses fruchtlose Diskutieren, bei dem die Prahlerei oft das Ziel ist. Viertens, viel sinnloses Scherzen. Ja, auch das übertriebene Scherzen macht einen Menschen unglaubwürdig. Dadurch verliert er die Ernsthaftigkeit. Und dann gibt es auch nochmal den Unterschied, ob man beim Scherzen lügt oder nicht lügt, ob man Sachen erfindet oder nicht erfindet, oder ob man Sachen erzählt, die wirklich so passiert sind, wie sie passiert sind. Insofern ist es aber immer die Frage der Menge. Ja, immer die Frage der Menge. Ein Gift ist auch erst dann ein Gift, wenn es eine bestimmte Menge gewesen ist. Ansonsten gibt es nichts wirklich Giftiges. Fünftens, sich in ein Gespräch zweier anderer einmischen. Das ist einfach, gehört nicht zum Charakter eines Muslims, wenn er sieht, dass zwei Leute sich unterhalten. Und diese Charaktereigenschaften mögen vielleicht klein klingen und mögen vielleicht für den einen oder anderen nichts Besonderes sein, aber dadurch kann man schon bei anderen Menschen unten durch sein. Und sobald du einmal etwas gemacht hast, wodurch andere Leute sich denken, der ist aber unerzogen, der ist wirklich unverschämt, der ist geizig, der ist neugierig. Das sind Grenzen. Wenn du die überschritten hast einmal, ist es sehr schwierig, das wieder zu korrigieren. Und deswegen ist derjenige Mensch am besten dran, der die beste Erziehung von seinen Eltern genossen hat. Und derjenige, der von seinen Eltern das nicht mitbekommen hat, Gott beschütze ihn. Gott möge mit ihm sein. Denn die Menschen werden mit ihm nicht barmherziger sein, als seine eigenen Eltern es waren. Sechstens, Gehässigkeit. Der Muslim ist immer freundlich zu seinen Glaubensgeschwistern und liebt das Gute für sie. Liebt sie, ihnen auch zu verzeihen. Dadurch will er nämlich ihre Herzen gewinnen und will ihnen praktisch die Möglichkeit geben, sich noch einmal zu verbessern. Und so weiter und so fort. Siebtens, Neid. Neid gerade zwischen den Tulab al-Ilm kann dadurch entstehen, weil es hier um das Erbe des Propheten geht, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn kein Ikhlas da ist, dann kann es sehr schnell sein, dass man einen anderen beneidet, dass er mehr weiß als man selbst. Er war anwesend, ich war nicht anwesend. Er hat eine Information, er hat ein Thema gelernt, was ich nicht gelernt habe. Und so weiter und so fort. Und all das darf nicht der Fall sein. Weil du musst wissen, dass Neid, heißt es in einer Überlieferung, auch wenn sie schwach ist, zerfrisst die eigenen Hasanat. So wie Feuer Holz zerfrisst oder so ähnlich. Und durch Neid zerstört man seine eigene Absicht auch. Denn Neid und Ikhlas stehen mehr oder weniger im Widerspruch zueinander. Und auch derjenige, gegenüber dem du Neid hast, oder wenn du dich selbst in die Person versetzt, die man beneidet, dann versuch du, den Neid deines Bruders zu beseitigen, indem du die Zakat für dein eigenes Wissen bezahlst. Und die Zakat für das eigene Wissen zu bezahlen, ist einfach, indem du das Wissen weitergibst. Und dadurch zeigst du deinem Bruder, dass du das Wissen nicht für dich selbst verheimlichst, sondern dass du dich freust, wenn andere Anteil daran haben. Und nur auf diese Art und Weise bleibt auch dein Wissen bewahren, ansonsten geht dein Wissen verloren. Achtens, schlecht von anderen denken. Also zur Eigenschaft eines gläubigen Muslims gehört es, dass er über seinen Bruder gut denkt. Und dass er das gute Denken über seinen Bruder über das schlechte Denken stellt. Und deswegen, wenn dein Bruder etwas macht, was dich ärgert, interpretierst du es als eine gute Tat. Wenn er dich nicht anruft, dann sagst du, wahrscheinlich war er beschäftigt. Oder vielleicht ist er krank. Ich hätte derjenige sein müssen, der ihn anruft. Ich bin derjenige, der eigentlich ihn zu wenig kontaktiert, sodass ich nicht weiß, wie es ihm geht und so weiter. Wenn dein Bruder nicht zur Moschee kommt, dann bist du derjenige, der sagt, Subhanallah, ich hätte mich um ihn kümmern müssen. Und nicht sage ich, und ich darf nicht sagen, A'udhu Billah, warum kommt er nicht in die Moschee? Guck mal, der kommt nicht zu den Sitzungen des Wissens. Und so weiter und so fort. Das heißt also, du bist immer derjenige, der sich selbst Vorwürfe macht und über andere Menschen gut denkt. Denn erstens stellt sich oft heraus, dass du falsch lagst in deinem Schlechtdenken. Und zweitens, lieber denkst du einmal zu viel gut über deinen Bruder, als dass du schlecht über ihn gedacht hast und ihm dadurch Unrecht tust. Neuntens, mit Ketzern zusammensitzen. Ketzer sind die Mubtadi'a. Das sind immer Leute innerhalb der eigenen Religion, kann man sagen. Also für uns auf jeden Fall innerhalb des Islam, die einen anderen Weg eingeschlagen hat in Bezug auf Glaubensüberzeugungen und auch vielleicht in Bezug auf Ibadat, aber das hängt irgendwo miteinander zusammen. Und die Tatsache, dass man mit diesen Menschen zusammensitzt. Mit Zusammensitzen ist damit gemeint, dass man ihre Sitzungen aufsucht, dass man mit ihnen befreundet ist, mit ihnen seine Zeit verbringt, sich sie als Freunde auswählt und nicht die von Ahl Sunnah al-Jama'a und so weiter und so fort. Und nicht damit gemeint, wie manche Leute denken, dass man am gleichen Tisch zusammen eine Pizza isst oder ähnliches. Kann sein, dass dein eigener Vater und deine eigene Mutter zu einem Mubtadi'a gehören oder dein eigener Sohn. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich mit jemandem zusammensetze, weil ich von ihm etwas lernen möchte, oder ob ich mich mit ihm zusammensetze, weil ich mich von ihm unterhalten möchte und ihn erfahren möchte von ihm, was die neuesten Automodelle sind, die es gibt, weil er nur einmal Autoverkäufer ist. Insofern, das ist damit gemeint und nicht eben die wortwörtliche Bedeutung, wie manche Leute das falsch verstehen. Zehntens, seine Schritte zum Verbotenen lenken. Seine Schritte zum Verbotenen lenken. Denn der Muslim begibt sich zu den Orten, die für ihn erlaubt sind, und zu den verbotenen Schritten gehört auch die Neugier, dass er sich irgendwo hinbegibt, um Sachen zu sehen, um Sachen zu hören, von denen er nichts hören darf und Sachen, die er selbst nicht sehen darf. Der Autor sagt zu guter Letzt, so hüte dich vor diesen und ähnlichen Sünden, halte dich fern von allem Verbotenen, denn wenn du es doch tust, so wisse, dass du von geringer Frömmigkeit leicht verspielt, ein Lästerer und Verleumder bist. Wie willst du denn ein Wissenssuchender werden, nachdem sich die Leute umdrehen und der sich an Wissen und Taten erfreut? Also wie möchtest du denn gerne die Religion Allah subhanahu wa ta'ala verkörpern? Wie möchtest du denn gerne ein wandelnder Koran auf Erden sein, sodass die Leute an dir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erkennen, wenn du neidest, und wenn du prahlst und wenn du Scherze machst ständig und wenn du lügst und wenn du verleumdest und wenn du gehässig bist und unfreundlich bist und mit Mubtadi'a zusammen bist und die Leute auf sie auch noch hinweist und so weiter und so fort. Möge Allah die Schritte lenken und allen Taqwa und ein gutes Ende im Jenseits und Diesseits geben. Allahs Segen auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familie und seinen Gefährten allesamt, und möge Allah ihnen Frieden schenken. Dies sagte Bakr ibn Abdullah Abu Zaid im Jahr 1408 nach Hijra, rahimahullahu ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm gnädig sein und sich seiner erbarmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden und seine Fehler verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in Al-Firdaus al-A'la eingehen lassen, zusammen mit den Propheten, mit den Siddiqin, mit den Märtyrern und mit den rechtschaffenen Menschen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls mit ihnen versammeln, durch unsere Liebe, die wir ihnen gegenüber verspüren. Und möge Allah uns den Erfolg verleihen, das, was wir in diesen 7 Kapiteln gehört haben, auf die beste Art und Weise umzusetzen, sodass wir uns stetig verbessern auf dem Weg zu dem Talab al-Ilm. Wa sallallahu wa sallam wa barak alayhi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.